بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، liebe Brüder und Schwestern, inshallah, wir machen heute ein Thema, und dieses Thema ist richtig wichtig für uns alle. Das heißt, Hubbu al-Sahabati li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kayfa ahabba al-Sahaba al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. وهل حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الصحابة لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ Das kann nie sein, dass die Sahaba oder wir sind besser als die Sahaba bei der Liebe von Rasul. Das kann nie sein. Aber man versucht, dass wir auch Rasul صلى الله عليه وسلم richtig lieben. Warum? Weil er sagt immer, es ist nicht, dass du sagst, dass du Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam liebst. Oder es ist auch nicht wichtig, dass du sagst, dass du Allah liebst. Aber wichtig ist, ob Allah dich liebt. Ob Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam dich liebt. Weil kann jeder sagen, ich liebe Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Aber Liebe braucht Beweise. Du musst beweisen, dass du Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam liebst. Und beweisen heißt im Folgen. Wie kann jemand sagen, nur ein Beispiel von Dunya, wie kann jemand sagen, dass ich diese Frau liebe oder meinen Vater liebe oder meine Mutter liebe, ohne das zu zeigen, ohne das zu beweisen? Du sagst einfach, ich liebe meine Mutter, aber du bist schlecht mit deiner Mutter, ist mein Umgang und so weiter. Deshalb حُبُّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ. Das ist eine Sache von Glaube, von Iman. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم. Es wird niemand von euch richtige Gläubige sein, erst حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. حديث رواه البخاري. Keiner von euch kann diese richtige Glaube erreichen, erst wenn er mich liebt, mehr als seine was? Seine Kinder, sein Vater, seine Mutter, sein Vermögen, sogar auch sein Nafs. Ander Hadith von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, ja'a ila Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, schau mal auch, wie die Sahaba auch waren. Die sagen immer die Wahrheit. Ja, Rasulallah, Wallahi, ich liebe dich mehr als mein Wallet. Das heißt, meine Kinder. Ich liebe dich mehr als mein Vermögen. Aber nicht mehr als meine Seele. Das heißt, ich liebe meine Seele mehr als du, ja, Rasulallah. Hier ist nicht Rasulallah ruhig geblieben, weil das mit Glauben zu tun hat. فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا يَا عُمَرُ. Das ist kein Iman, das ist kein Glaube. Erst wenn du mich mehr als deine Seele liebst, dann du bist ein Glaubiger. فَدَهَبْ عُمَر. Der ist weggegangen und auf einmal der ist wieder zurückgekommen. Warum? Weil der weiß, Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, keiner kann ihm helfen in Yawm al-Qiyamah, außer al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mit seiner Fürsprache. Fa'ada Umar ibn Khattab, der ist wieder zurückgekommen zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalahu ya Rasulullah, al-ana wallahi inni uhibbuka akthar min nafsi. Mehr als auch meine Seele. Faqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Jetzt hast du diese richtige Glaube erreicht. Sind wir auch so? Das heißt, man hört Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keiner von uns hat das gesehen, oder? Aber trotzdem, wir haben an ihn geglaubt. Oder? Keiner hat von uns das live gesehen. Aber Alhamdulillah, wir haben an ihn geglaubt. Und du musst immer denken, immer wenn du ein Hadith hörst, du hörst Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der redet mit dir. Oder? Was von hier rauskommt, ist zu uns alle. Ja, ja, ja, ladina aman. Mit wem redet Allah Azza wa Jal? Mit uns alle. Oder? Ja, ayyuhal nas. Allah Azza wa Jal qal, ja, ayyuhal nas, duriba mathalun fastami'u lah. Fastami'u lah. An-nas, wer sind nas? Muslime, Kuffar, alle. Heißen an-nas. Aber wenn Allah Azza wa Jal sagt, ja, ayyuhal ladina amanu. Hier kommt die Frage, bin ich ein richtiger Gläubiger bin oder nicht? Warum? Weil der redet mit dir, Allah Azza wa Jal. Wallahu Azza wa Jal yatakallam wa kalamuhu laysa kalamina laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Deshalb, ich werde inshallah ein paar Hadithen also nennen, wenn man das hört, du sagst, Subhan al-Khaliq, wie die Sahaba richtig Rasulullah s.a.w. gelobt. Warum? Weil die Sahaba sind. Allah Azza wa Jal hat diese Menschen für Rasulullah s.a.w. richtig ausgewählt. Kama qala Allah Azza wa Jal. Allahu yastafi min al-Malaikati rusulan wa min al-Nas. Inna Allah sami'un basir. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة drei Sachen من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان drei Sachen wenn du hast jeder von uns muss jetzt sagen Rasulullah صلى الله عليه وسلم hat mir gesagt wenn du diese drei Sachen hast du hast ein richtiger Glaube ذاق حلاوة الإيمان du kannst richtig diese Iman richtig genossen. Welche Ja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Qal, an yakun Allah azza wa jal wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Dass du Allah azza wa jal und sein Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mehr als alles liebst. Aber es gibt manche Leute, die, wenn die in einem Fall sind, kama qal Allah azza wa jal, wa min al-nasi, من يتخذ من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله كحب الله. Da war eine Geschichte, سبحان الخالق. Da war jemand mit einer Frau in einer Haram-Beziehung und diese Frau hat ihn nicht mehr gesehen, diesen Mann. Aber als die Frau wieder aufgetaucht ist, der wollte nur zeigen, dass sie richtig liebt. Was hat dieser Mann gemacht? Hat für sie Sujud gemacht. Und so gestorben. Ein schlechter Ende. Das heißt, wenn dieser Mann Allah richtig liebt, er kann so Sachen nicht machen. Wie kann ich für einen Mensch Sujud machen? Wallahu azza wa jalla qad, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Das heißt, du kannst diese Liebe von Allah Azza wa Jal kriegen, nur wenn du Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam liebst. Und wenn du sagst, ich liebe Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, du musst auch beweisen, du musst auch zeigen, dass du das auch machst. لِأَنَّ الرَّسُولَ sallallahu alaihi wa sallam قال الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبْ. Wer lebst du? Wenn du jemand anderen liebst, dann bist du mit ihm. Wenn du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liebst, dann bist du mit ihm. Und wenn du ihm liebst, dann bist du in Al-Firdaus al-A'la. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, du bist neben ihm. Aber wenn du ihn richtig liebst. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Also du musst Allah und seinen Gesandter Muhammad صلى الله عليه وسلم lieben mehr als alles. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Diese Brüderlichkeit von uns, wo ist die Brüderlichkeit, subhanallah? Es gibt Leute, die lieben einen anderen Bruder. Warum? Weil er für ihn etwas macht. Weil er ausnutzt. Und so weiter. Al-Ukhuwa. Innamal mu'minuna. Was? Ikhwa. Das musst du auch zeigen, dass du auch deinen Bruder liebst. Und wenn du deinen Bruder liebst, dann musst du ihm auch sagen. Inni uhibbuka fillah. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba akhan. فليبشره فليقول له يا أخي إني أحبك فاس في الله. Aber musst du auch ein richtiger Yakin haben, ein gut Absicht auch haben. Nicht, dass du ihm liebst, weil du willst von ihm etwas kriegen. Das ist kein echter Liebe. Genau wie in einem Krieg, ein Krieg, schau mal die Brüderlichkeit, wie das richtig war. Da war in einem Krieg und dann auf einmal nach dem Krieg gab es immer manche Brüder, die noch am Leben sind. Und jeder hat, der braucht das Wasser. Jeder braucht Wasser. Kam ein Bruder und der wollte zu dem ersten Mann, zu dem ersten Bruder geben, hat ihm gesagt, gib mal den anderen Bruder, der braucht das mehr als ich. Der ist richtig in Not, der braucht richtig Wasser. Dann der Bruder, der ist so zweite, hat ihm gesagt, nein, gib mal den dritte. Kann sein, dass er mehr als ich das brauche. Und dann die dritte hat ihm gesagt, nein, Achim, gib mal den anderen. Als der Bruder, der mit Wasser in seiner Hand hat oder gehabt hat, beim der erste gestorben. Zu dem zweiten gestorben. Zu dem dritten auch gestorben. Das ist die Liebe, das ist die richtige Brüderlichkeit. Sind wir auch so heutzutage? Und dritte Sache, وَأَنْ يَكْرَى أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فِي النَّارِ. Keiner von uns, der als Kafir war und die ist Konvertierter geworden und die sagt, ich gehe wieder zum Kufr zurück. Das gibt's nicht. Gibt's nicht. Das gibt aber selten, wenn jemand konvertiert geworden ist, aber hat nicht richtig praktiziert. In diesem Fall kann ich euch sagen, na, er kommt wieder zurück. Weil es hat das nicht mit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammad Rasulullah, das war's. Nein. Musst du weiter dich richtig bilden. Und dann bleibst du auch so. Aber wenn du einfach nur sagst, Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, das reicht nicht. Da kommt immer diese Gedanken von Jahiliyyah und so weiter. Dieser Hadith, wie gesagt, Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Und auch gibt es auch ein Hadith, anna sahabiyan. Da hat gesagt, immer wenn ich zu Hause bin, obwohl ich mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gebetet habe, ich gehe nach Hause und auf einmal, ich vermisse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Obwohl er also nicht so weit oder nicht so viel Zeit ihm nicht mehr gesehen, er hat ihn gesehen. Gleich nach dem Dorf zum Beispiel, der geht nach Hause und der sitzt bei mit seinen Kindern oder seiner Frau und so weiter und der sagt, ich habe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vermisst. Wir haben richtig Glück gehabt, dass die mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelebt. Und die Tabi'in, wisst ihr, was die gemacht haben? Die Tabi'in, die haben die Augen von Sahaba geküsst. Warum? Weil die haben denen immer gesagt, ihr habt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesehen. Deshalb küssen wir eure Augen. Subhanallah. Und dann dieser Bruder, der kommt zu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gesagt, ja Rasulullah, immer wenn ich zu Hause bin, ich vermisse dich. Und manchmal, da kommen Gedanken und ich sage, wenn du im Paradies bist, da bist du in Firdausul A'la. Aber wenn ich vielleicht, wenn ich schau mal diese Tawadu, diese Geborgenheit, wenn ich vielleicht in Paris bin, ich werde nicht dieses Niveau, was du kriegst, auch kriegen. Deshalb komme ich immer zu dir. Verkala la Rasul. Hat Rasul etwas hier gesagt? Gar nichts. Er könnte auch nicht ihm beantworten. Bis Jibril alayhi salam kam und hat ihm ein Ayah gegeben. Diese Ayah steht in Surat Nisa. قال فيها الله عز وجل ومن يطع الله والرسول طاعة الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين نعم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Das heißt, wenn du so bist, das ist dein Belohnung. Bist du mit Propheten, mit Siddiqin, mit Shuhada, mit As-Salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanallah. Mach mal nur, stell mal nur vor, dass du niemand Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bist. Es ist nicht, wallahi, ich sage immer, es ist nicht schwer. Wenn du ein guter Gata hast, wenn du ein guter Akhlaq hast. Lern der Rasul sallallahu alaihi wasallam qal, أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أقربكم مني مجلسا دمست نيمن مين ذا نش أكثركم صلاة وأرى أكثركم حجا أو صوما أكثركم وأحسنكم أخلاقا. دي من قولن كاركتن زينت دمست نيمن الرسول صلى الله عليه وسلم خبيب Khubayb radiyallahu anhu, diese Khubayb, da war beim, in einem Ort, es heißt At-Tan'im, Masjid Aisha. Wenn du da bist, die Leute, die in Mekka sind, die machen dort Ihram, die ziehen Ihram an und so weiter. Das ist nicht so weit von Mekka, ungefähr 6 bis 7 Kilometer. Und dort war diesem Bruder und die haben ihn richtig gequält. Hatta ja'a Abu Sufyan. Der war immer noch im Kufr. Und dann haben sie gesagt, was denkst du, wenn in deinem Platz Muhammad wäre, hat ihm gesagt, wallahi, ich wünsche das nicht. Könnt ihr mich richtig zerstören, könnt ihr mich richtig töten, aber dass Rasulullah nur mit einem Stachel ihn anfisst, das will ich nicht haben. Und bevor die ihm getötet haben, der hat nur zwei eine Sache gewünscht. Der hat ihnen gesagt, ich wünsche mir nur, dass ich 2 Rakat mache. Und dann könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Und er hat, und Awwal, schau mal, der erste Mensch, der diese Sünde gemacht hat, bevor er stirbt. Und das ist ein Sünde, Taqrir von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil Rasulullah hat 100% gewusst, dass er, bevor er stirbt, hat 2 Rakat gemacht. Und Rasulullah sallallahu hat gar nicht gesagt. Das heißt, das ist ein Sünde, Taqrir. Aqarrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und da hat das, dieser Bruder hat auch nicht so lange gebetet, sogar auch ganz schnell. Warum? Damit nicht die denken, dass er vor Tod Angst hat. Radiallahu anhu. Es gibt auch Bilal ibn Rabahin. رضي الله عنه بلال ابن رباح رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم hat jemand gedacht, dass er davon gestorben ist? Keiner von denen hat das geglaubt. Keiner. Warum? Weil die haben immer aufgewartet, damit er nur als Vorbild macht. In den letzten Tagen könnte Rasulullah nicht mehr raus. Der ist nur zu Hause geblieben beim Aisha radiallahu anha. Und schau mal jetzt, lamma tuwfiya ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, als er gestorben ist, qalat ummuna Aisha, da hat ein Tür aufgemacht und normalerweise von dieser Tür kommt nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raus, damit er in die Moschee reinkommt. Weil normalerweise die Wohnung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war außerhalb von Moschee, nicht in Moschee. Weil manche Sufi sagen, schau mal, auch Graf von Aslam ist auch in Moschee. Nein, das war außerhalb von Moschee. Der ist gestorben in seine Wohnung und dort auch begraben. Und wegen nur ein Hadith. Ein Hadith hat eine große Lösung gemacht. Als er gestorben ist, die Sahaba haben gewusst, und jetzt was ist mit der Leiche von Rasulullah? Was kann man damit machen? Wo kann man ihn auch begraben? حتى جاء الصديق رضي الله عنه فقال سمعت jetzt kommt Lösung, das ist auch ein Hadith, jetzt kommt ein Lösung. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, da sagt, ich habe von ihm gehört, wenn ein Prophet gestorben ist, man muss ihn in gleichen Platz begraben, wo er gestorben ist, in seiner Wohnung, das heißt nicht in Moschee, in seiner Wohnung. Hauptsache, dass Rasulullah ist gestorben, dann kam unsere Mutter raus und sagte, was haben die Sahaba gemacht? Die Sahaba, keiner von denen, seit mehr als einer Woche nur im Moschee geblieben. Die warten nur auf ihn, damit er rauskommt. Nur im Moschee. Das ist die richtige Liebe. Die haben richtig auf ihn gewartet, aber danach kommt eine schlechte Nachricht. Laqad mata Rasulullah. فهتز المسجد بالبكاء. Manche Sahaba haben nicht geglaubt, dass er gestorben ist. Sogar auch Umar ibn Khattab hat gesagt, man qala bi anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam mat, qata'tu ra'sahu. Ich werde seinen Kopf wegmachen. Innama dahaba kama dahaba Musa ila Allah azza wa jalla fa sawfa ya'ud. Er wird wieder zurückkommen. Uthman uq'id. Er kann nicht mehr aufstehen. Ali auch genauso und so viel Sahab. Und dann danach kommt die erste, Subhanal Khaliq Akhi, erste Adan nach Motor Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah ta'al sa'ada ila sath. Und dann, wie kann das sein, dass ein Adan und ein Iqamatus Salah ohne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Geht nicht. Qal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beim Ashhadu anna Muhammad Rasul, er konnte nicht mehr. Runter, wieder auf. Beim Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Warum? Weil der hat immer das gesagt. War Rasul sallallahu alaihi wa sallam, der war zwischen denen. Der war immer dabei. Aber dieses Mal, mehr der Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Danach, Abu Bakr, Bilal, قال لأبي بكر, يا أبا بكر, wenn du mich für Allah befreien hast, dann lass mich. Aber wenn du mich für dich befreien hast, dann ich bleib bei dir. فقال أبو بكر, والله ما عتقتك إلا لسبيل الله. Und dann auf einmal Bilal ist weggegangen. Wohin? Nach Scham. Nach Damaskus. Wo es Krieg ist jetzt, subhanallah. Dort ist er auch gestorben, subhanallah. Und dann schau mal in seinem Traum, was er gesehen hat. Kama ja'a fi Usudul Ghaba. Ein Buch heißt Usudul Ghaba ibn Athir. In seinem Traum hat ein Ru'ya gesehen, dass der hat von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam geträumt. Hat ihm gesagt, ja Bilal, ma hada al-jafa'a? Warum bist du kalt geworden? Warum kommst du nicht zu mir, um mich zu besuchen? Was ist Liebe? Du sagst, dass du mich liebst, aber du kommst nicht, mich zu besuchen. Das war nur ein Traum, ein Ru'ya Salih. Was hat Bilal gesagt oder gemacht, subhanallah? Morgen früh, gleich nach dem Fajr, hat sein Kamele richtig gemacht, in al-Madina. Hat das auch im Traum gesehen, khalas. Und dann von Damaskus nach Medina gekommen, reingekommen, und mit Zufall war auch Al-Hassan und Al-Hussein, die haben auch Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam besucht in seinem Grab. Fadakhala Bilal. Und dann, normalerweise, Bilal macht kein Adhan mehr. Aber Hassan und Hussein haben gesagt, ja Bilal, Adhin lana, ja Bilal. Wir haben dein Adhan vermisst. Da haben sie gesagt, nein. Ich konnte das nicht. Nach Rasulullah, ich mache kein Adhan mehr. Aber da haben wir ihm gesagt, aber mach für uns. Rasulullah ist unser Opa. Und das ist eine gute Sache auch für uns. Und wenn du uns freust, die wird auch freuen. Fasada Bilal. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aber die Leute, die Ansar, diese Stimme, die haben nicht vergessen. Stimme von Bilal. Die haben das nicht vergessen. Die hat gesagt, Anas ibn Malik, قال, Wallahi ma ra'ayna al-Madinata tabki nisa'uha wa atfaluha wa rijaluha akthar min hadha al-yawm. Als die Stimme von Bilal radiyallahu anhu gehört haben, die haben alle geweint. Warum? Das ist ein Dikra, die haben an Rasulullah, Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gedacht. Subhanallah. Schau mal die Liebe. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gibt es auch eine Alamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wer hat Rasul richtig geleitet? Aus Gelitten. Es gibt ein Hadith, قالت فيه Fatima بنت محمد ابن عبد الله رضي الله عنه قالت ich habe einmal Khubz gemacht, Brot gemacht, wie ganz normal. Und dann manchmal, wenn ich etwas mache, ich bringe auch mein Vater auch etwas. Und dann an diesem Tag habe ich nur Brot gemacht und dann habe ich ihm die Hälfte gegeben. Hat das genommen, فقال لي يا فاطمة والله dein Vater seit drei Tagen hat das nicht gegessen. Seit drei Tagen رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في بطنه. من هذا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Warum? Weil As-Sahaba und der Rasul sallam haben nie an Dunya gedacht. Da haben immer an Paradies gedacht. Und normalerweise, das ist auch unsere Heimat. Ja, ayyatu an-nafs al-mutma'inna. Was hat uns Allah Azza wa Jalla gesagt? Idhabi oder rji'i? Rji'i. Wir waren schon da. Ja, ayyatu an-nafs al-mutma'inna. Rji'i ila rabbiki wie? Radiyatan. Aber hier, diese Radia, wenn du beim Sterben bist, entweder hörst du, ja, ayyatu an-nafs al-tayyibah, kommst du raus. Oder ja, ayyatu an-nafs al-khabithah. So muss man immer denken, wenn man beim Sterben sind, da siehst du die Wahrheit. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Wenn du beim Sterben bist, du siehst Jibril a.s. Ich meine, du siehst Malakul Maut und die anderen. النازعات والنازعات نزعا والناشطات نشطا. Es gibt extra Engels, die mit Malakul Maut sind. Die helfen ihm. Warum? Weil Malakul Maut nimmt nur deine Seele raus und der gibt weiter. Aber die Frage, was wird von uns gesagt? Ja, ayyatuha an-nafsul mutmainnah. Ja, ayyatuha an-nafsut tayyibah oder al-khabithah. Warum? Weil in Dunya kann man immer Taten machen. Aber welche Taten? Guten Tag. Ganz Koran. Immer wenn du hörst, wa'amilu, wa'alam, wa'amalu, immer as-salihat. Nicht einfach nur wa'amal. Warum? Weil die Leute, die auch Bid'ah machen, die machen auch Taten. Oder? Und ich sag, die Gelehrten haben gesagt, es gibt zwei Bedingungen. Wenn du diese zwei Bedingungen nicht hast, sei 100% sicher, dass deine Taten werden nicht von Allah akzeptiert. Zwei Taten. Erster Tat ist Al-Ikhlas, Aufrichtigkeit. Und zweite, Al-Ittiba, dass du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam folgst. Müssen beide sein. Wenn einer fällt, wird nicht akzeptiert. Kann sein, dass du Ikhlas hast. Okay, man sieht, Weil manche Leute, die richtig Sufi sind, die machen Sachen, ma anzalallahu biha min Sultan. Die weinen sogar, die machen alles möglich. Es kann sein, dass sie Mukhlisin sind. Aber folgen die Rasulallah? Wir folgen ihm nicht. Das heißt, das wird von denen nicht akzeptiert. Oder kann sein, dass du Rasulullah s.a.w. folgst, aber ohne Ikhlas, ohne Aufrichtigkeit. Das wird auch nicht akzeptiert. Erst wenn du Ikhlas und Rasulullah s.a.w. folgst, dann ja. Warum? Denn Allah azza wa jal qal, für die Leute, die Taten gemacht haben, aber nicht s.a.w. gefolgt haben, قال الله عز وجل في سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه فيه هباء منثورا. Du kommst in يوم القيامة und du sagst, ja Allah, ich habe das und das und das gemacht. Ja, du hast das gemacht, aber du hast nicht nur das gefolgt. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. منثورا ist wie Staub. Findest du dort gar nichts. Kann sein, dass Allah dir sagt, du hast nicht gebetet. Du sagst, ja Allah, ich habe gebetet. Nein, du hast nicht gebetet. Obwohl du gebetet hast. Aber du hast nicht gebetet, genau wie Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Denn der Rasul sallallahu alaihi wa sallam قال في الحديث الذي رواه البخاري صلوا كما رأيتموني يصلي. Nicht nach dein Hawa. Oder? Nicht nach dein Hawa und dein Nafs, dein Sinn. Nein, du musst versuchen, dass du betest, genau wie Rasulullah s.a.w. gebetet hat. Und das ist nicht schwer. Solange du nach Wissen strebst, Allah gibt dir auch so viel Barakat. Und solange auch nach dem Wissen strebst, Allah macht für dich auch ein Tor ins Paradies. هذا طريق إلى الجنة. Na. وحشي كنت هي وحشي ابن حرب شو ما نوف النام وحشي ابن حرب سبحان الله بيش النام عم يأكل نوف في النام خكستو أنكست وحشي und حرب هات حمزة قتلته تضع هات حمزة سيف الله أو سيد الشهداء قتلته قال حمزة قال وحشي Ich habe den besten Mensch getötet und ich habe den schlechten Mensch getötet. Der beste Mensch ist Hamza, Ammu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wa achuhu min al-Rida. Auch sein Bruder. Hamza ist auch Bruder von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, von Stillen. Milchbruder. Wa qataltu sharran nas. Sharran nas ist Musaylima. Und schau mal, du sagst nur Musaylima, was kommt danach? Automatisch, subhanallah. Das ist ein Spitzname, hat immer Rasulullah s.a.w. gegeben. Das ist auch ein Wunder. Keiner sagt Musaylima, aber automatisch kommt Al-Kadhdhab. Er hat ihn getötet. Schau mal. Musaylima Al-Kadhdhab, er hat ihn mit einem Sperr, heißt das? Sperr. Und Umara hat seinen Kopf weggemacht. Subhanallah. Umara. Umara, ihr Sohn, er hat ihm gesagt, subhanallah, ihr Sohn, der war bei Musaylima al-Kadhdhab. Kana Rasul, min Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah hat ihm geschickt. Und normalerweise, wenn du jemanden schickst, weil die anderen Gegner, die dürfen ihm nicht töten. Das war ein Vertrag. Die dürfen ihm nicht töten. Lakin Musaylima al-Kadhdhab hat ihn festgenommen. Und gefesselt und Peitschen und Schläge und sagt ihm, أتؤمن أن محمدا رسول الله؟ sagt نعم محمد ist رسول الله. Und er sagt ihm, أتؤمن أنني رسول الله؟ أنا أصم لا أسمع. Ich bin taub. Ich höre gar nichts. أتؤمن أن محمدا رسول الله؟ نعم. Ich glaube, dass Muhammad ein Gesandter von Allah Azza wa Jal. Und er sagt ihm, glaubst du, dass ich auch ein Gesandter bin? Ich bin taub, ich höre nichts. Mehrmals, bis er ihm gesagt hat, wenn du so weiter machst, ich schneide dich richtig Stück für Stück. Mach, was du willst. Hat ihm so gesagt, mach, was du willst. Und der stellt ihm wieder diese Frage, أَتُؤْمِنُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ نَعَمْ أَتُؤْمِنُ أَنَّنِي رَسُولُ اللَّهِ Ich bin staub, ich bin taub. Ich höre nichts. Und dann, wallah, ich Stück für Stück, bis er ihm getötet hat. هذا هو الحب. Hat ihn getötet. Und seine Mutter ist Umara. Er hat Kopf von Musaylim al-Kaddab weggemacht. Wahshi hat ihn nur getötet. Aber die Umara hat ihn weggemacht. Schau mal, nur die Frauen, die Sahabiyat, die waren subhanallah. Die waren Männer, nicht nur Frauen, subhanallah, Sahabiyat. Na, Hauptsache, dass Wahshi, als er zu Rasulullah gekommen ist, Hadith und Rawal Bukhari. Ja, Wahshi und ila Rasul, hat immer so gesehen und wollte Muslim werden. Und hier kommen zwei Sachen: Muhammadun al-Rajul und Muhammadun al-Rasul. Er darf ihm nicht sagen, du darfst nicht Muslim werden. Er darf ihm nicht sagen. Aber kam Harb, kam Wahshi ibn Harb und sagt ihm, ich möchte, dass ich Muslim werde. Er kann nicht immer sagen, nein, darfst du nicht Muslim werden. Du hast meinen Onkel, meinen Bruder getötet. Hat ihm das nicht gesagt. Aber was Rasulullah ihm gesagt hat, hat ihm gesagt, أَأَنْتَ قَاتِلُ حَمْزَ Du hast Hamza getötet. Das hat Wahshi gemacht oder gesagt. Hat ihm nicht so also weiter erzählt. Naam, ja, Rasul, ich habe ihm so gegeben und das, ich habe ihm richtig gegeben. Nein. Hat ihm gesagt, Wahshi, كَمَا سَمِعْتَ يَا رَسُولُّهُ Wie du gehört hast, ja, Rasulullah. Das war's. Al-Fatiha, darf man das auch nicht machen. Er hat ihm gesagt, okay, wie du gehört hast, ist schon passiert. فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ Einfach weg, also weg von mir. Er möchte ihn nicht mehr sehen, obwohl er radiyallahu anhu geworden ist. Obwohl er Sahabi geworden ist, aber immer wenn er ihn sieht, der denkt an seinen Bruder, an Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu. Wahshi ibn Harbin radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu. Jeder kennt auch die Geschichte, als er mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diese Auswanderung gemacht hat, diese Hijra gemacht hat. Als Rasulullah diese Offenbarung bekommen hat, kam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr radiyallahu anhu. كان في وقت الظهيرة. وقت الظهيرة heißt nach dem Dhuhr. Normalerweise auch, es gibt manche Zeiten, dürfen wir nicht unsere Brüder besuchen. Das bei uns, egal wann du kommst, nein, es gibt manche Zeiten, es ist makruh, dass du deinen Bruder oder deine Familie besuchst. Beispiel nach dem Fajr, nach dem Duhr und so weiter. Kam Rasul Haslam, hat geklopft. Dieser Hadith von Aisha. Verqalat, wer ist draußen? Wer kommt zu uns in diese Uhrzeit? Nur von Hadith in diese Uhrzeit. Und da er sagt, Anna Rasulullah. Das heißt, die haben richtig gewusst, dass etwas nicht normal ist. Verqala Rasul Haslam. Als er reingekommen ist, Ya Aba Bakrin, As-Suhba, As-Suhba. Das heißt, mit dir muss man jetzt Hijra machen. Das hat Abu Bakr gemacht. Aisha qalat, Wallahi, inni nazartu ila abi, wa ma ariftu annahu, hal yabki au yadhak. Ob er weint oder lacht. Keine Ahnung. Wegen was? Wegen die Freude. As-Suhba, As-Suhba. Aber unterwegs, da haben Durst gehabt. Durst. Kanu Atsha. Auf einmal, da haben eine Frau gefunden, da haben auch Wasser bekommen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varış hatçan dostik und auch genauso Abu Bekir. Fakal ar-Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bikum hat zu ihm gegeben. Erste Abu Bekir. Fakal Abu Bekir nein. Du bist erster ja Rasulullah. Trink, dann komm ich dran. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem trinkt hatta qala Abu Bekir wallahi إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب الماء حتى ارتويت. Das heißt, Rasulullah SAW trinkt, bis ich keinen Durst mehr habe. Das ist die Liebe. Der trinkt Rasulullah SAW und ich gucke ihm und deshalb habe ich keinen Durst mehr. Weil Rasulullah SAW trinkt. Das heißt, wo kein Abu Bakr unterwegs. يأتي إلى اليمين وإلى الشمال لوراء فانا هي وانتهت وصلتك يا فر بس اسمي ديالوس يا أبو بكر بس اسلوس تزكت يا رسول الله إيش أبانكس تسمعت أنت بيدا فون هينتن كومت ودا فون فانا ودا أوف دي سايتة ودا زو نين إيش مخ زو وين دو شتربست إيش إس فور أوس أين شان أين خسارة أين فلوس Aber wenn ich sterbe, ist kein Problem, ich bin Abu Bakr. Aber du bist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auf einmal, die sind in Ghar Thawr reingekommen. Aber nicht Rasulullah erstens, Abu Bakr erstens, wie immer. Qal, da war so viel Löcher, hat mit seinen Klamotten zugemacht. Zugemacht. Er hat Sorgen um Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal Abu Bakr, ich habe alle Löcher zugemacht, außer ein Loch. Habe ich nicht mehr gehabt, damit etwas das auch zu machen. Habe ich mit meinem Fuß zugemacht. Subhanallah. Fanama Rasulullah alayhi wa sallam. Wo? Nicht am Boden. Auf seinen Schuss. Er hat Kopf von Rasulullah auf seinen Schuss gehabt. Fanama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Warum? Weil da haben die Sakina bekommen. Nama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Und auf einmal, Rasulullah ist wach geworden. Mit was wach geworden? Mit Dumu' Abu Bakr. Mit Tränen von Abu Bakr ist Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aufgewacht. Da hat ihm gesagt, was ist los hier, Abu Bakr? Warum weinst du? Qala lahu Abu Bakr, ya Rasulullah, laqad ludightu. Etwas hat mich gebissen oder gestochen. Warum hast du mir nicht gesagt, حتى لا أجزعزك في النوم. Damit ich dich in Ruhe lasse. Warum? Weil er sonst nicht schläft. Subhanallah. Was hat er dann gemacht? Er hat einfach نفث في رجله فشفيت. Geheilt. Subhanallah. Genau wie auch Musaylim al-Kadhdhab. Er hat auch viele Wunder gehabt. Die Anhänger von ihm, von Musaylim al-Kadhdhab, da haben ihm gesagt, du musst uns zeigen, dass du auch ein Prophet bist. Schau mal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so viel Wunder gehabt und immer noch jetzt, wenn jemand krank ist, sogar auch Ali radiallahu anhu hat Schmerzen in seinen Augen gehabt, hat auf einmal gemacht, besser geworden. Und viele Sahaba, Qatada auch im Sinne. Dann musst du uns auch eine Wunder zeigen. Ich kann das leicht machen, ich bin auch ein Prophet. Und dann kam jemand, hat richtig ein Beule in seinen Augen gehabt und dann dieser Musaylim hat bei andere auch kaputt gegangen. Was ist das für ein Mann? Das ist auch Juha Eli. Der kriegt auch Offenbarung. Dieser Musaylim geht da, aber von wem? Von der Shaitan. Von der Shaitan. Na. صلح الحديبية. إن صلح الحديبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أهات أن فتح مت كفار جمعت. Und auf einmal رسول الله صلى الله عليه وسلم durfte nicht mehr in Mekka reinkommen. Er durfte kein Umrah machen. Kein Umrah mehr machen. Inshallah subhanallah. Der ist der ist in Mekka geboren und er darf nicht mehr in Mekka reinkommen und er darf auch keine Umrah mehr machen. Aber unterwegs in Al-Hudaybiyah ist ein Ort, nicht nah von Mekka. Sie sind dort angekommen und die Sahaba, die haben richtig diese Sehnsucht nach Umrah. Unterwegs, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ihnen gesagt, muss mal wieder zurückkommen. Wir haben Ihram gehabt, alles. Aber als sie in diesem Ort von Hudaybiyah angekommen sind, da haben sie gesagt, dürfen wir nicht rein. Faja'a Umar, radiyallahu anhu, قال, ya Rasulullah, alasta bi Rasulillah, قال, na'am. Da hat ihm gesagt, aber du hast uns versprochen, dass wir dieses Jahr Umar machen. Ich habe dich auch versprochen, aber nicht jetzt. Dieses Jahr machst du Umar, aber jetzt nicht. War richtig sauer Umar im Khattab. Wie immer. Und dann auf einmal Umar, der ist auch genau zu Abu Bakr gekommen. Hat ihm auch gleiche Fragen auch gestellt. Alaysa bi Rasulillah? Qala na'am. Der ist Rasulullah. Er hat uns versprochen, dass wir Umar machen. Er hat sich, aber hat jetzt oder heute gesagt, gleiche Wörter, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, gleiche Wörter auch, was Abu Bakr auch gesagt hat. Und dann كَانَ سَيُهْلَكَ الصَّحَابَ سَيُهْلَكُونَ. Richtig, die werden richtig. Warum? Weil die Rasulullah sallam sagt etwas, die wollten das nicht machen. Und da auf einmal, was hat Rasulullah sallam gemacht? Einfach reingekommen, wo unsere Mutter Ummu Salama ist. Schau mal, eine Frau hat die Sahaba gerettet. Reingekommen, in diese Zelt von unserer Mutter Ummu Salama, reingekommen. Und dann hat er gesagt, die Sahaba, die wollten mir nicht hören, was ich sage. Laqad halaku, die sind richtig kaputt gegangen. Da hat ihm eine Nasiha gegeben, eine Sache gesagt. Da hat ihm gesagt, geh einfach raus und dreh nicht mehr. Einfach nimm dein Schaf, schlachte und sag zu dem Friseur, ein Glatze mache, das war's, mach nur das. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist rausgegangen, hat geschlachtet, Glatze gemacht, die Sahabe haben das live gesehen und dann hat jeder sein Bruder richtig Glatze auch gemacht. Hatta kadu yuqtalu min shiddati, diese Glatze. Jeder nimmt seinen Bruder und macht, aber nicht mit Liebe, aber muss man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam folgen, das war's. Hada kana bi barakati Ummu Salama. Ummu Salama ist auch unsere Mutter. Die letzte Mutter, die gestorben ist, nach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die letzte Mutter. Dieser Hadith, Hadithun rawahu al-Bukhari. Dieser Sahabi auch heißt Haritha ibn Haritha. Schon mal gehört? Hadith und Rawal Bukhari. Haritha ibn Haritha in Ma'rakat Badr. Die erste Ma'raka, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Weil kann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manchmal, weil in diese Badr, da haben keinen Termin gehabt. Als Sahabi sind einfach raus und dann auf einmal kamen die Kuffar, die haben Krieg gemacht und die Sahabi haben gewonnen. Das war's. Keiner hat gesagt, wenn er also mit jemandem also kämpfen will, sagt ihm nicht, wir gehen in diesem Ort oder in diesem Ort. Nein, er sagt nicht. Außer, wie gesagt, also nur in Ghazwat Tabuk. Und manche. Haritha ibn Haritha. Da war auch ein kleiner, Teich, ne? Wo Wasser ist. Und die Sahaben haben normalerweise, die wollten gleich nach, wenn die trinken, die machen das dreckig. Haritha ibn Haritha kam er in diesem Wasser und der wollte einfach nur trinken. Und auf einmal hat ein Zahm, ein Pfeiler hier bekommen und gestorben. Bevor der Krieg angefangen ist. Subhanallah. Nach dem Krieg, die Sahaba sind wieder nach Hause gekommen, aber die Mutter fragt, wo ist Haritha? Und Haritha war richtig, wie kann ich euch sagen, jemand, der immer mit seiner Mutter ist. Müttersöhnchen. Müttersöhnchen, ja. Müttersöhnchen, ja. Mudella heißt das. Mudella. Müttersöhnchen. Und der Master, die wollte ihm auch seine Mutter nicht lassen, damit er auch teilnimmt. Und sie hat ihm richtig, richtig Kleider angezogen und so weiter, damit er richtig reif, also zeigt. Aber subhanallah, bevor das angefangen ist, hat was sie bekommen. Von wem? Von einem Sahabi. Nur einfach weg, hat bekommen. Subhanallah. Weil sie wollte als Schahid sterben, hat auch bekommen. Egal wie das kommt. Hauptsache hat es so als Schahid sterben. Egal wie. Auf einmal die Sahaba dann, als sie mit der Mutter getroffen sind, die haben gesagt, oh Mutter, Haritha ist schon gestorben, aber ich glaube, der ist kein Schahid. Wie kein Schahid? Der war mit euch. Ja, der war mit uns, aber bevor wir mit Krieg angefangen sind oder haben, schon gestorben. Kein Schahid. Der muss mal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suchen, damit er uns die Wahrheit sagt. Die Mutter sucht Rasulullah sallallahu alaihi. Und dann als sie Rasulullah sallallahu gefunden hat, da hat sie gesagt, ja Rasulullah, beschirni. Entweder sagst du mir eine gute Nachricht, oder ich werde dir zeigen, richtig, wie ich weinen kann. Hal waladi fil Jannah, ob mein Sohn im Paradies? قال الرسول فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غيرش جليشلت فقال لها يا أمة ليس في الجنة بل في جنان في جنان das heißt الحمد لله غيرش جميتلش في مش نوع in Paradies und في جنان فقالت الله أكبر الله أكبر das nicht mehr gemeint warum weil was genau was Shahada heißt. Subhanallah, das war Haritha. Haritha bin Haritha. Gibt es auch eine. Und schau mal, wir haben jetzt über diese Sulh al-Hudaybiyah geredet. Dass die Sahaba und Rasulullah, die dürfen nicht reinkommen in Medina, in Mekka, und die dürfen auch keine Umrah machen. Lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er hat vorher Uthman geschickt. Vorher hat Uthman geschickt nach Mekka. Und Uthman ist dort angekommen. Und auf einmal die Kuffar Quraysh, die haben ihm gesagt, ja, solange du hier bist, dann mach einfach Umrah. Warum machst du keine Umrah? Fakal, wie kann ich Umrah machen? Und Rasulullah ist draußen. Das mache ich nicht. Schau mal die Liebe, subhanallah. Da hat er gesagt, ma kana li an a'tamira wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mun'i. Er hat nicht an sich selber also gedacht, nein, an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wie kann ich Umrah machen und das Rasulullah darf er nicht machen? Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Na, Adhan Akhina, machst du Adhan? الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله ما خلوا فيها كورس في دوايتها. Das war hier nur ein paar Beispiele, wie die Sahaba richtig gezeigt, dass die Rasulullah s.a.w. geliebt haben. Es gibt auch eine Geschichte, Hakaha Ibn Hajar, rahimahullah, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah. قال كلب ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ein Hund, er hat diese Eifersucht, warum die Kuffar reden schlecht über Rasulullah. هذا كلب Hund. Die Geschichte ist so. Bei Al-Maghul, Magulien heißen sie? Magul, Maghul, Er hat erzählt, dass ein Hund, der war bei seinem Besitzer, bei einem Emir, der richtig reich ist. Und dieser Emir, der redet schlecht über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auf einmal dieser Hund, obwohl er gekettet ist, er hat auf ihn gesprungen. Auf ihn gesprungen, subhanallah. Das ist ein Hund. Und dann auf einmal, die Leute haben ihn wieder weggezogen. In seinen Platz. Verkalahum, da hat dieser Prinz gesagt, ja, der hat nur Angst gehabt, weil ich so mache. Er hat Angst, dass ich ihm schlage. Und dann hat er weiter beleidigt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aber zum zweiten Mal, dieser Hund hat richtig gesprungen auf seinen Hals. Die haben gesagt, Wallahi ma tarakahu hatta qatalahu. Subhanallah. Und die haben gesagt, wegen dieser Geschichte, was mit diesem Prinz passiert ist, 40.000 Leute Muslime geworden. Subhanallah, wegen einem Hund. Yantasiru li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Heutzutage, habt ihr gehört, dass, ich glaube am Freitag, manche Brüder, die werden in ein Gericht gehen, warum? Weil ein Uwe oder ein Toni, Allahu alam, er hat ein Buch jetzt geschrieben, und der Titel heißt der Mohammed, der Verbrecher. Und jetzt im Gericht, wir werden sagen, ob das erlaubt ist oder nicht. Und viele Muslime wissen das nicht. Am Freitag, also kommender Freitag, wird Gericht kommen. Wenn die Ja sagen, dann die werden alles drucken. Und die Muslime sind immer. Wer hat das geschrieben? Ach, jemand hier in Deutschland, Allahu alam. Hauptsache wird das auf Deutsch. Na, mach ich, auf, in Deutsch nochmal. Nein. Na, mach ich. Ja, in Sinningenstadt oder so. Na, mach ich. Viele Leute müssen das normalerweise. Warum? Weil, wenn die Richter zustimmen sehen, die sagen, es ist kein Problem, das wird so rauskommen. Der Mohammed, der Verbrecher. Und schau mal, was der Hund gemacht hat. Was wir machen. Weil heutzutage, man macht nur das, was nein. Wenn die sagen, nein. Nein. Nein. Nein. Ja, nachher, das ist unser Recht. Ja, wir können das machen. Das ist unser Recht, Achi. Na, Achi, das ist unser Recht. Warum? Weil wenn wir einfach so stumm bleiben, es wird noch schlimmer werden. Und nochmal, das ist unser Recht. Wie kann Rasulullah was ihm jemand beleidigen? Das kann nie sein. Wenn die sagen, dass die Demokratie hier gibt, Religion Freiheit gibt, denn die müssen uns auch zeigen, dass wir Religion Freiheit haben. Wie können die unser Prophet beleidigen? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Also, ich habe euch nur jetzt eine Geschichte erzählt, das war ein Hund. Das war kein Mensch, sondern nur ein Hund. In Tassara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sogar auch ein Baum, schau mal, ein Baum. Ja'a Jibril alaihi salam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der war richtig, also richtig kaputt, richtig sauer. Und dann Jibril, der wollte immer ein bisschen so, kann man das sagen? Ja? Flirten. Also diese Flirten von uns, nicht andere Flirten, die Flirten aus Ausland. Und dann hat ihm gesagt, du kannst diesen Baum rufen, der kommt zu dir. Da hat sie gerufen und kam zu ihm, Rasulullah. Zu einem Baum kam zu Rasulullah, das ist auch eine Mu'jiza. Hat ihm gesagt, wenn du sagst, dass sie wieder zurückkommt, sie geht wieder zurück. Auch genauso. Und es gibt ein Hadith, Hadith und Sahihun, Sahih al-Albani fi at-Targhib wa at-Targhib. At-Targhib wa at-Targhib. أن سعيد الخدري رضي الله عنه هات كي تخلمت ده هات عين رؤية جزين بس هات جزين هات جزين دس عين باوم شو مال عين باوم حديث صحيح جزين عين باوم بيتت سألت شيء تخلم بيتت ميت سورة صاد ميت سورة صاد Und in Surat Sa'd gibt es ein Sajda. Wegen Dawud alayhi salam. Als sie in dieser Sajda kam, sie hat Sujud gemacht. Tilawatu, Sajda Tilawa. Sie hat Sujud gemacht. Und Abu Sa'id Khudri sieht das. Und da hat zu Rasulullah gesagt, ja Rasulullah, als sie Sujud gemacht hat, ich hab sie gehört, dass sie sagt, Allahumma gfirli. Allahumma rahmi, ein Baum. Was hat ein Baum gemacht? Allahumma gfirli, Allahumma rahmi. Allahumma, schau mal, Allahumma taqabbal minni sajdati kama taqabbaltaha min Dawud alayhi salam. Subhanal Khaliq. Und dann wach geworden Sa'id al-Khudri, hat ihm das erzählt und dann hat ihm gesagt, Awa Sajid, hast du auch Sajda gemacht? Hat ihn, ich habe nicht gemacht. Normalerweise hättest du das gemacht. Warum auch das nicht zu machen? Weil die Bäume, die beten sowieso. Kama qala Allahu azza wa jalla, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Wallahi, alle Sachen, was wir wissen, die beten. Die machen Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yusabbihu lillahi ma fi samawati, sabbaha lillahi ma fi samawati, und so weiter. Andere Hadith auch in Sahih, Sahih al-Alban, auch für At-Targhib wa At-Targhib. Das Abu Huraira radiallahu anhu hat auch, der hat gesagt, Rasulullah hat bekommen Wahi und ich schreibe für ihn, ich schreibe für ihn, als wir ein Sajda in Surat Al-Najm, letzte Aya, was in Surat Al-Najm gibt. Habe ich geschrieben und ich, was hat er gesehen? Diese Flasche, wo Tinte ist. Heißt auch Flasche, oder? Wo Tinte ist. Was hat sie gemacht? Sujud gemacht. Das ist Gegenstände, der hat auch Sujud gemacht. Also hat Abu Huraira so erzählt, als ich diese Aya geschrieben habe, Rasulullah hat das laut gesagt, Tinte, diese Flasche hat auch so gemacht, Sujud gemacht, Subhanallah. Nicht nur diese Flasche, sogar auch die Kuffar, die Quraysh. Als Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam neben dem Ka'ba war und hat mit Surat al-Najm, ja, mit Surat al-Najm, bis letzte Aya, wo auch gleiche Sajda gibt, da hat Sujud gemacht. Was haben die Kuffar gemacht? Hadith Rawi Bukhari. Die Kuffar haben auch Sujud gemacht, subhanallah. Obwohl die Kuffar sind, Ta'thir al-Quran al-Kuffar wa al-Jamal wa ala kulli shay, subhanallah. Und dann auf einmal die Sahaba, die im Habasha waren, da haben gehört, dass die Quraishi und die Kuffar haben Sujud gemacht, die sind gekommen, zurückgekommen. Aber leider, die Kafir, wenn er nicht von Allah Rechtleitung kriegt, der bleibt immer so. Subhanallah. Ka'b, nicht Ibn Malik, sondern Ka'b ibn Rabi'ah radiyallahu anhu. Der war nur ein Kind, 10, 9 Jahre alt. Als Rasulullah s.a.w. nach Medina kam, hat ihn gesehen, faqala Ka'b ibn Rabi'ah, ilzamhu ya Rabi'ah, ilzamhu ya Ka'b. Da musst du mit ihm bleiben. Die Leute, die richtig intelligent sind. Ilzamhu ya Ka'b. Wie ilzamhu? Das heißt, du musst immer mit Rasulullah s.a.w. bleiben. Hier ist Al-Khair. Was hat das denn, was diese Kaaba, was hat das gemacht? Gesagt, immer, wenn er Wudu machen will, ich mache für ihn, wenn wir etwas, also nach Moschee oder so, ich nehme seine Schuhe und so weiter, seinen Stock und das und das und das. Aber in der Nacht, einmal, ich wollte nach Hause gehen. Aber unterwegs habe ich gedacht, aber wenn was jetzt braucht in der Nacht, das ist kein guter Charakter. Und dann, ich gehe wieder zurück, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wohnt. Und wo schläft er? An die Tür. Der schläft an die Tür. Und irgendwann, das ist schon lange so, tagelang ist immer an die Tür von Rasulullah geschlafen, in der Nacht. Auf einmal hat ihm erwischen, hat ihm gesagt, ja Kaab, was machst du hier in der Nacht? Hat ihm gesagt, ja Rasulullah, wenn du etwas brauchst, die Liebe. Wenn du etwas brauchst, ja Rasulullah. وكان من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه wenn jemand für ihn etwas macht, كان يكافئه. Der gibt ihm ein Geschenk und dann sagt ihm, was willst du von mir? Und dann hat ihm gesagt, was wünschst du ja Kaab ibn Rabia? فقال له Kaab, انظرني يا رسول الله. Lass für mich Zeit, ich muss überlegen, das sei eine gute Gelegenheit. Etwas von Rasulullah, ich muss warten. Morgen oder übermorgen, ich sage dir Bescheid. Und dann kam er. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم, und hast du überlegt? Naam, ja Rasulullah. Was willst du haben? Murafaqatuka fil Jannah. Neben dir im Paradies. Aber gairuha, ja Kaab. Nicht was anderes? Nein, ja, das will ich. Dass ich neben dir im Paradies bin. Schau mal, hat ihm nicht Rasulullah gesagt, okay, du hast. At-Tawakkul wa-Tawakkul. At-Tawakkul heißt machen und. Nicht At-Tawakkul, dass du sagst, okay. Nein, Rasulullah hat gesagt, فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ يَا كَعَبْ. Mach so viel Sujud. Mach, das heißt, كِنَايَةً عَلَى كَثْرَةُ الصَّلَاةِ كَثْرَةُ الْقِيَامِ. Mach so viel قِيَامُ اللَّيْلِ. Und dann bist du neben mir. Und Alhamdulillah, dieser Hadith ist nicht nur für ihn allein, für Kaab, sondern für alle Brüder, alle Muslime, die قِيَامُ اللَّيْلِ machen. Rawi al-Hadith قال, مَا رُؤِيَ كَعْبٌ إِبْنُ رَبِيعَ إِلَّا وَهُوَ سَاجِدْ. Er ist immer beim Beten. Weil das eine versprochen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und das habe, wie gesagt, dann immer an Paradies gedacht. Ghazwat, inshallah, letzte Hadith. Ghazwat al-Khandaq. Oder Ghazwat al-Ahzab. Al-Hadith al-Ladhi rawahu Muslim. In Ghazwat al-Khandaq. كانت في المدينة. الخندق هي جروب ولا غراب غراب غراب. وكانت ريشتش كالت ان وينتر. حتى ان الصحابة auch die Sahaba da haben immer Löcher gemacht, damit die reinkommen, um Wärme zu kriegen. Schau mal, was die Sahaba für uns gemacht haben, سبحان الله. Ob die richtig ein bisschen Wärme kriegen. إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معهم. Sogar auch in diesem Ghazwa, die Sahaba haben gesagt, wir wollten einen Stein wegmachen. Wallahi, wir waren so viele Männer, keiner kann von uns das wegmachen, obwohl wir viel, viel sind. حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Einmal geschlagen, wie Staub geworden. كان قويا. أعطي قوة 30 Leute. عند حديث 40 Leute. كان يدور على أزواجه بغسلة واحدة. In the night. رسول الله صلى الله عليه وسلم. Und dann auf einmal, die Kuffar, die waren nebenan. Wie viele Tausende waren sie? Viele Tausende, subhanallah. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم wer kann von euch zu den Kuffar gehen und sagt uns, was wir dort machen, und der kommt einfach zurück. was geschreven is, walau al-Jannah. Het eerste maal dat de Sahaba over de Jannah gehoord hebben, keiner wilde dat maken. Richtig kalt en tegen de kuffar zit. Men yadhabu ila al-kuffar, walau al-Jannah. Keiner. Maar als hij gezegd had, kom ja, Hudayfa. Hadden ze gezegd, nee. Kom, خلاص kom. Kom ja, Hudayfa ibn al-Yaman. Ga tot hen en laat de Hudayfa shi'a. Mag gar niks. Schau maar ook. Die bevelen, mag gar niks, dat heißt, mag gar niks. Der is hingegangen, aber erstens hat een Heizung bekommen. Er hat gesagt, Hudayfa, wallahi, als Rasulullah mir gesagt hat, komm, ich habe keine Kälte mehr gespürt. Richtig warm. Das ist auch ein Wunder von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, bin ich reingekommen, wa kuntu, ich könnte, dass ich Abu Sufyan töte. Der war vor mir. Keiner war mit uns. Ich kann einfach ihn töten. Lakinni tadhakkartu qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَلَا تُحْدِدُ شَيْئًا Mach gar nichts. Wie viele Befehle haben wir von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Weil ich habe euch von Anfang gesagt, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam gestorben. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتٌ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ إِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gestorben. لَكِنَّ سُنَّتَهُ بَيْنَ أَيْدِينَا Er hat uns so viel. Immer wenn du hörst, Qala Rasulullah, der redet mit uns. Das heißt, musst du richtig deine Ohren aufmachen. Warum? Weil das eine gute Sache für dich. Entweder ja, Amoruk, oder Yenik. Einer von beiden. Qala Hudayfa, als ich dort angekommen bin, habe ich Sufyan, Abu Sufyan gesehen. Und Abu Sufyan, der war immer noch am Kufr. Ma ahdathtu shay'an. Aber die haben gemerkt, dass ein fremder Mensch dort ist für Mu'askar. Und dann hat er gesagt, ich bin erwischt. Da habe ich mich richtig erwischt. Qala Abu Sufyan, O Leute, ja, Johannes, zwischen uns ist ein fremder Mensch. Wenn jemand ihn erwischt, du musst ihn festnehmen. Und jeder von euch muss seinen Bruder fragen. Aber Alhamdulillah, die Sahaba die sind auch richtig intelligent. Der Erste, der seinen Kollegen gefragt hat, da war Hudayfa ibn al-Yaman. Da hat ihm gesagt, wer bist du? Damit der Erste ihm nicht fragt. Thumma Raja hat seine Aufgabe gemacht und dann hat gesagt, als ich wieder dort angekommen bin, ich habe wieder mit Zittern angefangen. Seine Aufgabe war schon vorbei. Subhanallah. Hakada kanu Sahaba. Das heißt, es gibt so viele Geschichten, wie die Sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gehört haben und auch gefolgt haben. Warum? Weil die auch normale Menschen auch waren, aber nur die Unterschied zwischen uns und die Sahaba, immer wenn die hören, قال الرسول قال الله عز وجل دمخن قالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا bei uns ich muss überlegen oder ich muss inshallah nächstes Jahr fange ich an solange Ramadan kommt ich praktiziere okay nach dem Ramadan viele Leute haben so viele Sachen für sich selber versprochen aber bis jetzt kam nichts er sagt inshallah in diesem Jahr ich muss Koran auswendig lernen Nach einem Jahr gar nichts. Ein Sura nichts. Gleiche Geschichten. Und solange du keinen Zweck, kein Ziel hast, kannst du auch nichts erreichen. Das war für diese kleine Mahnung. Sag immer Allah mahshurlan as-sahaba. Allahumma kama haramtana min ru'yati al-rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi dunya la tahrimna wajhahu fi al-akhirah. اللهم اجعله شفيعا لنا اللهم اجعله شفيعا لنا اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى مع رسولنا صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل الناس الذين die Leute, die Rasulullah s.a.w. beleidigen, nachrauen fi sirrihin. Allahumma, möge Allah die inshallah vernichten. Nein, möge Allah die vernichten. Warum? Weil, wenn wir auch nicht Rasulullah s.a.w. hier in Dunya verteidigen, was kann er uns sagen, wenn wir in Yom Qiyamah sind? Wallah, es kann nur ein Vorstellung machen, dass wir in Yom Qiyamah sind und da kommt, du brauchst Rasulullah, nicht er, du brauchst ihn, obwohl er Sorgen um uns macht, oder nicht? Der hat Subhanallah, der hat Sorgen um uns hier im Dunya und der macht auch genauso auch in Yom Qiyamah. Ummati, der sucht auf die Brücke, wo die Waage ist, in seinem Haut, Ummati, Ummati. Jeder Prophet, jeder Mensch sagt Nafsi, Nafsi, oder nicht? Nafsi, Nafsi, außer Rasulullah s.a.w. Aber was haben wir für Rasulullah s.a.w. gemacht? Deshalb, wenn du da bist und der wird dir fragen, was hast du gemacht, als die Leute, die Richtigen, die Kopfe von Kopfer mich beleidigt haben, was hast du gemacht? Da musst du eine Antwort schon mal vorbereiten. Du sagst, ja, Rasulullah, wir sind im Kofferland, wir können nicht machen. Nein, du kannst so viel sagen. Wenn wir nicht etwas sagen können, was machen wir hier? Und ich habe immer gesagt, es gibt ein Hadith, ein gefährlicher Hadith. Wallahi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana bari'un min man yaqtulu bayna dhahray al-kuffar. Wenn die Kuffar Rasulullah s.a.w. beleidigen, irgendwann kommst du auch dran. Ja, eyyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wa attaqullaha inna allaha sami'un alim. Da musst du erstens richtig stolz sein, dass du ein Muslim bist. Egal welcher Kafir ist, wallahi, du musst stolz sein, dass du ein Muslim bist. Es gibt Leute, die richtig intelligent sind. Die haben Diplomen. Die haben das und das und das, aber die bieten nur Kuh an. Oder nicht? Obwohl Allah hat denen Akel gegeben. Wie kannst du eine Maus anbeten? Wie kann das sein? Oder eine Spinne anbeten? Und du bist ein Doktor. Titel hast du da auch. Deshalb muss man etwas machen. Wenn du gar nichts machen kannst, dann musst du Dua machen, dass du raus von diesem Land bist. سبحان الله وبحمده كشف الداء الى الله استغفرك واتوب اليه